SRF Virus. SRF Virus. Mental X. Der Mental X nimmt dich jetzt mit auf eine fantastische Reise in die Welt der elektronischen Musik. Er bringt dir exklusive Clubtracks, News von DJs und Produzenten von der ganzen Welt. Hi, I'm James Holden. Hi, I'm Kyle Cox. This is Tim Davison. Und er empfiehlt dir die Partys, wo er auch selber mit angeht. Mental X. Jetzt auf SRF Virus. Haben wir Wochenende. Dementsprechend gibt es etwa 3 Stunden eine neue, brandneue elektronische Clubmusik von mir serviert. Ich bin der Mental X, du hörst SRF 4 zu Hause. Herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend. Heute frei nach dem Thema Lucent and Research. Das heisst, ich bringe dir spanische Techno-Delikatessen, unter anderem von Marc Dosen, die neue Scheibe von Edu Imdanon. Und dann habe ich einen Argentinier im Feature am Start, wo wir doch schon länger nicht mehr gehört haben, nämlich Juan de Meneses. Gerade so im Jahr 2010 war er ziemlich gross, seine erste Scheibe hat er mit 17 produziert. Dann hat es eine 2-jährige Kreativpause gegeben und eben seit 1-2 Monaten präsentiert er immer wieder mal neue Sounds. Eine davon ist ganz besonders phänomenal und darum läuft sie heute so oben. So, anfangen immer mit einer Scheibe, die ich schon seit Wochen bei mir mit umtrage und aus irgendwelchen Gründen, gut, es ist einfach auch eine Flut, wo mich jede Woche noch neue Sounds erreicht, habe ich sie vergessen zu spielen, aber das wiederholen wir jetzt, weil sie ist doch noch ziemlich neu. Vor 2 Wochen ist sie rausgekommen und zwar ist die brandneue Scheibe vom Label Poesie Musik. Produziert hat sie der Perkussiv und heisst sie Leitersphere. Schöne Reise spät, viel Spaß. We'll be right back. Morgen früh unter der Woche natürlich läutet der Wecker und du willst am liebsten nochmal ins Bett gehen. Klar, das Gefühl kennt jeder, nur es hat bis jetzt, zumindest meines Wissens, noch keiner das musikalisch verarbeitet. Und zwar der Marc The Pulse hat seinen neuen Track «Back to Bed» genannt. Ist natürlich auch ein sehr feiner, ein sehr hauslastiger Track und der kommt auf seinem kommenden Album raus. Das kommt genau in 4 Wochen raus auf dem Berliner Ein-Musiker-Label. Na ja, klar, wie der Name schon sagt, das Label von Berliner Ein-Musik. Und es sind 12 Tracks und sie sind richtig, richtig gut. Das ist mal einer davon, das ist brandneu und exklusiv. Das ist der Marc The Pulse mit «Back to Bed». holländische Label Fink ist ein echter Geheimtipp in Sachen grossartiger Tech-House-Music. Und gut, man hört ein bisschen den holländischen Einschlag, der gerne ein bisschen sphärisch ist. Und das Label ist noch relativ neu. Hat gerade mal 11 Releases gehabt. Und da haben sie sich den Paul Hamilton geholt. Der ist ursprünglich vom Innate auf Barock entdeckt worden und auch dann prompt auf das Label gesigned worden. Zwischen hat er ein paar grossartige Remixes, aber vor allem im Progressive House Sektor gemacht. Jetzt geht es eben in Richtung Techno und Tech House, aber eben das Melodische und vor allem die sehr sensiblen Sounds, die hat nach wie vor der Paul Hamilton mit Full Intention. uns zurzeit aus Down Under aus Australien und aus Neuseeland erreicht, klingt extrem positiv und sehr, sehr fresh. Gut, das mag natürlich daran liegen, dass die jetzt einen Sommer haben und bei uns ist ja jeweils im Frühling auch nicht anders. Die Sounds werden frisch, die Sounds werden hell und eben, naja, okay. In Australien haben wir halt jetzt Frühling gehabt und große Schritte hören wir uns da drunter. Richtig ein Sommer. Das ist einer aus Melbourne, das ist ein GMJ mit einem Pusher Through Proton. We'll be right back. wir schon gerade in Australien sind, dann verweilen wir dort ebenfalls einen sehr sommerlichen Platz, den Luke Chappell Argo. Kannst du dich noch erinnern? Gerade so 2002, 2006, da hat einfach weltweit riesen Nummern produziert, die dementsprechend Support hatten. Wir sind auch ein bisschen ruhiger geworden und seit ein, zwei Jahren gehört man den Luke Chappell wieder verstärkt. Ich mag mich erinnern, 2006 haben wir mal hier live im Interview gehabt, weil wir zusammen dann auch noch im Labyrinth Club gespielt haben. Und funny, der Luke Chappell heisst eigentlich Luke Chappell, kommt aus Jura, also ist hier in der Schweiz geboren und irgendwie, als er noch 10 war, ist er dann ausgewandert nach Melbourne. Das so ganz nebenbei. Sehr sommerlicher Sound von dem anderen Luke Chappell mit Placebo. We'll be right back. Research. So habe ich die heutige Episode Mental X Electronic genannt. Und jetzt sind wir ganz klar bei Lucent. So heisst nämlich die brandneue Scheibe vom Spanier, vom Edu Imbalon. Ist ein bisschen länger ruhig gewesen, oder? Sicher 3-4 Monate. Gut, er hat ab und zu mal einen Remix gemacht, aber jetzt steht auf Coolprit seine neue Single parat. Hey, und was für ein Trip. Sie ist sexy, sie ist ein bisschen trendy und sie rockt wie blöd. Das ist mein Essential Tune Nummer 1 vom heutigen Oper aus Valencia Kunst. Das ist der Edu Imbalon mit dem Lucent. We'll be right back. Hi, this is John Digweed. You're listening to Virus Radio with Mental X. Underground. Oder anders, wenn es so tönt wie eine Guy J-Platte, dann muss es eine Guy J-Platte sein. Genau, das haben wir hier. Zusammen mit Nava hat einen Track gemacht, einen Trip through a Kangoo. Und es gibt einfach keinen, der das ganze Deep-Techno-Ding so perfektioniert hat, eben wie der Guy J. Zurzeit allerdings nicht mehr in Tel Aviv wohnhaft, sondern ist mit der ganzen Familie nach Malta gezogen. Ist ja auch sehr mediterran. Ist der Guy J. und Nava, Trip through Kangoo. We'll be right back.

aus der Rubrik Ficken oder vielleicht ein bisschen subtiler zu sagen, hocherotischer House-Track. Nein, nennen wir es Kind den Namen. Das Ding ist einfach ein Monster. Und zwar ist ein unveröffentlichter Remix von Dexter & Marcus für eine legendäre Jam & Spoon-Nummer. Magst du dich vielleicht noch an Jam & Spoon erinnern? Die haben vor allem so Anfangs 90er Jahre das ganze Trance-Ding sehr stark geprägt. Das Jam & Spoon mit Follow Me im Dexter & Marcus Remix. Sensationell. Hintergrundinfos zu der heutigen Show. Die ganze Sendung gratis zum Download als Podcast und Playlist findest du auf srf.ch/mentlix. Selbstverständlich bekommst du die heutige Sendung und auch ältere Sendungen noch, wenn du mal eine verpasst hast, auf iTunes. Einfach iTunes aufmachen, oben Mental X eingeben und schon hast du mich von unterwegs. We'll be right back. John Schwendro aus Luzern. Und jetzt fragst du dich, wer ist das schon wieder gewesen? Ja, Keins natürlich. Keins auf dem Label Heinz. Passt nicht, fust du das auch, oder? Interessant, Keins 2006, sehr minimalistisch, aber als Live-Act immer wieder einmal an große Goa am Psytrance-Festival bucht. Gut, musikalisch hat er sich doch recht verändert in den letzten 10, 11 Jahren. Zwischendurch hat er mal so eher Deep House Sound gemacht und inzwischen ist er beim Techno angelangt und das steht ihm auch richtig gut. Das ist die neue Scheibe von Keins auf Heinz und heisst der Titel Lost. unglaubliche Juan de Vinicius ist das mit seiner brandneuen Scheibe Now Is Never. Wie ein riesen Supporter seit eigentlich seiner ersten Scheibe. Übrigens, einer von seinen Entdeckern war damals ein Tezuko-Label aus Paris. Das war das Label früher vom Sepp Dash. Was macht er eigentlich? Hat man mal geschrieben, er hat eine neue Scheibe am Start. Ich denke mal so, in ein, zwei, vielleicht drei Wochen wird es haben. Wenn wir uns überraschen, bis dann genießen wir da wirklich grandiose Sound von Juan de Meneses. vor, hast du gerade gehört. What About Acid, die neue Scheibe von Olivo Giacomotto und mit feinstem Acid House, respektive Techno-Sound, fahren wir gerade weiter. Und zwar zum David Grana. Naja. Ein Poet in Sachen intelligenter elektronischer Clubmusik. Und das Wort intelligent und Clubmusik, das passt durchaus bei ihm, weil er ist wirklich in jeder Sparte daheim. Er kann ein Ambient-Album produzieren, genauso wie ein Deep House oder eben jetzt lässt das richtig krachen. Und zwar auf Soir. Das ist der David Grana, brandneu mit Deliver. aus dem Haus Anja Schneider und Mobile Recordings. Ja, das ist die Dame aus Berlin, die uns fast 10 Jahre humanisiert hat mit unwirklich schlecht produziertem Minimal-Techno. Aber, und das müssen wir hoch anrechnen, seit etwa einem halben Jahr, schon fast einem Jahr, sieht das ganz anders aus. Auf ihrem Leben kommen echt geile Acts raus, wie zum Beispiel das hier. Das sind Matchy & Bart mit Love Life. Nick Warren und Trip Switch auf dem Hörnen Catania SM Label Sat Beat. Das ist Mariano Melino Remix zum zweiten Mal heute oben mit dabei. Die heutige Episode Mental X Electronic dreht nach dem Thema Lucent und Research. Mit der Featured Act von der Woche sind es unter anderem die Dosen und der Edu Pindanon. Das alles kannst du abladen, und zwar gratis auf slf.ch/mentalx. Gerade nach der Sendung findest du dort den Podcast, die Playliste und den Podcast kannst du selbstverständlich dann auch jetzt oben ab der 11 for free auf iTunes reinziehen. So, hast du eine Idee, was das Wochenende machst? Also morgen, Freitag sind ja meistens ein bisschen lame. Ich habe da ein paar wirklich geile Veranstaltungen rausgeschrieben und rausgesucht. Und du weißt, ich schicke die nur dort an, wo ich auch hingehen würde. Aber weil es meistens irgendwie gerade 5 oder 6 Stück. Und das aus dem Alter bin ich definitiv draussen, wo du von einer Stadt in die andere fährst in der gleichen Nacht. However, die besten Party-Tipps bekommst du jetzt. Und zwar in einer kleinen, feinen Rubrik. SRF Virus Mental X Club Selection. Füllen wir doch einfach mal in eine Basel an. Morgen zu oben kannst du wählen, und zwar zwischen einem Nordstern. Dort bekommst du morgen zu oben ein Musik live. Sein Album «Ein Monster». Ich habe das gerade vor 2 Wochen vorgestellt. Ich würde das wirklich dringend empfehlen, wenn du in der Nordwestschweiz bist. Alternativ kannst du aber natürlich auch in Basel noch in den Viertelclub gehen. Das ist das ehemalige Hinterhof. Das ist beim Dreispitz Bahnhof Areal. Und dort bekommst du morgen zu oben Sascha Primo und Nikone. Morgen zu oben in Zürich haben wir im Hive Club, naja, eine von diesen Techno-Detroit-Techno-Legenden schlechthin, nämlich Kevin Saunderson. Unterstützung von der Schweizer Art Bad und dem Zürcher Definition ist natürlich auch mit dabei. Im Supermarket, gerade neben dem Hive Club in Zürich, sind Cats and Dogs aus Polen. Lange nicht mehr in der Schweiz gesehen, wie sie musikalisch ticken. Ich nehme an, eher so ein bisschen richtig Techno. Ja, lohnt sich auf jeden Fall. Stoß auf sehr experimentelle, stellenweise 80er-lastige Elektrosound. Dann gehst du morgens oben in Bern und ganz klar ins Kapitel Bollwerk. DJ Hell ist wieder einmal da. Gut, er promotet ja im Moment sein Tom of Finland Album. Und sein Geschmack ist, wie seine Sound sind ein bisschen gewöhnungsbedürftig, halt je nach Geschmack. Ich finde es relativ geil, also wenn du in Bern bist und es ein bisschen auf 80s EDM Sound und Elektro stehst, dann ziehst du den DJ Hell rein. there is the sound. This is what we have found to be somewhat like love when concentrated with the correct color of black Kool-Aid. Perfect, perfect. In den 90er Jahren zum Beispiel an einer Mayday vor 30.000 Leuten gemacht, wenn sie einen Track ganz besonders vorstellen wollte. Sie hat einfach höchst einen dramatischen Federarm gezogen, das Mikrofon in die Hand gemacht, so mit dem Ding. Nun, liebe Kinder, gebt fein Acht, ich habe euch etwas mitgebracht. Naja, okay, das mit dem Federarm ziehen, das ist mir wirklich zu dramatisch, aber jetzt kommt wirklich was ganz, ganz Spektakuläres. SRF Virus Essential Tune. Ich habe ja schon so ein bisschen eine Vorahnung, respektive ich habe sie schon mitgekriegt. Unser allerliebster DJ Martin, besser bekannt natürlich inzwischen als Human Element, bringt in Bälde, naja gut, es geht noch knapp 2 Monate, ein Album an den Start. Evolving heisst es, und diese Woche hat er mir ein Album geschickt, und Kinder, Kinder, Kinder, Kinder. Der Martin ist einfach wirklich anders als alle anderen Produzenten und DJs in dem ganzen Psytrance und Goa-Sektor. Seine Tracks haben Substanz und tönen immer extrem frisch. Sein neues Album ist schon fast technoid. Und ein einziger Track, den möchte ich euch heute schon vorstellen. Für die anderen Tracks kommt der Martin im nächsten Monat hier live im Studio vorbei und stellt es am besten gerade selber vor. Das ist die Comedy Human Element vom Album Evolving. Im Dezember kommt es raus und heisst es 007 und das Teil ist ein Monster. You know. rosa-rote Wölkchen und alle mit einem total verpillerten Smile auf dem Gesicht. Oder einfach a rave, a straight back. Paul van Dyk, oder wie er international noch genannt wird, Paul van Dyk, hat ein neues Album raus und ich finde es richtig, richtig geil. Vor allem, er hat einen ganzen EDM Proleten Elektrohaus abgeschworen und macht das, was er einfach wirklich gut kann, nämlich Trance Music. Und da wir uns ja wirklich so in einer Rave-Ära 2.0 zuhaben wegen, bin ich sehr, sehr gespannt. Das hier ist mein absoluter Favorite vom brandneuen Album von Paul van Dyk. Das ist Escape from Reality. Rave! See ch/mentalx. Dort findest du auch Hintergrundinfos, die du kannst buchen für das Party-Wochenende. Und selbstverständlich bekommst du den heutigen Podcast als Mentalx Electronic auch gratis auf iTunes. In guter Stunde ist er ready für dich zum Downloaden. So, würde mich freuen, wenn du am nächsten Freitag ab der 7. oben wieder einschaltest, weil ich wieder für dich hier live hinter den Turntables und im Studio am Moment schicken, weil ich sage, genieße das Wochenende. Gang und Ausgang, es gibt wirklich ein paar ganz, ganz hervorragende Acts, eben wie zum Beispiel morgens oben im Hive Club, der Kevin Sanderson, eine Legende in Sachen Detroit Techno, oder in Basel im Nordstern, ein Musik live. Fantastisch, ein transiger Sound. Naja, eigentlich ist es ein Trans. Aber jetzt eignet es nur zwischendurch gerne nochmal das Progressive House oder Deep House oder however. Genieße das Wochenende und kommt gut durch Nacht. Bis dann. Ciao, ciao. SRF Virus Nachrichten. Eine Sendung von SRF Virus. Radio, aber anders. Noch mehr zum Abladen gibt's auf srfvirus.ch.